WDR 3. Open. Pop 3. Mit Christian Möller, guten Abend und herzlich willkommen zu Pop 3. Follow the money. So lautete die Anweisung, die in den 70er Jahren die beiden Reporter im Watergate-Skandal von ihrem Informanten bekamen. Einfach immer dem Strom des Geldes nach, dann stößt man irgendwann auf die Wahrheit hinter den Dingen. Die Theater- und Hörspielmacherin Philine Fehlhagen hat diese Anweisung nun wörtlich genommen. Mit dem Reporter-Mikro bewaffnet hängt sich die Autorin an einen 10-Euro-Schein. Und so heißt auch ihr Hörspiel, Folge dem Schein. 3 Tage lang folgt sie der Banknote von einem Besitzer zum nächsten und die abstrakten, körperlosen Geldströme unseres Wirtschaftssystems werden konkret, weil sie sich mit Menschen und deren Geschichten verbinden. Hallo. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich suche ein Notizbuch. Was für eins suchen Sie denn genau? Ein Blankoheft. Ja, da gibt's einmal so welche. Mhm. Und die hier gibt's dann noch so mit Motiven. Ah ja, okay. Mhm. Ich würde gern das nehmen. Mhm. Kommt da sonst noch was zu? Nee, das war's. €10,95 bitte. Mhm. Es ist nämlich Folgendes, ich habe hier diesen Schein markiert. Und ich mache ein Experiment, dass ich diesen Geldschein verfolge. Mhm. Also ich kaufe jetzt dieses Notizbuch damit und zahle der, und der ist ja jetzt bei Ihnen in der Kasse dann. Ja. Und dann würde ich so lange hier bleiben, bis der als Wechselgeld wieder rausgeht. Ja, ich weiß nicht. Die ganze Zeit hier stehen. Ja, aber ich störe Sie nicht bei der Arbeit. Bleib einfach da oder wenn Sie Lust haben. Stört es, wenn ich kurz mit der Chefin spreche und frage, ob das okay ist? Können Sie machen, ja. Maximale Dauer 3 Tage, 2 Nächte. Ausstattung, ein Rucksack, 3 frische Unterhosen, eine kleine Waschtasche, eine Regenjacke, ein langes T-Shirt zum Schlafen, ein frisches zum Wechseln. Heute ist Mittwoch. Und? Also es wird jetzt wohl was länger dauern, also soll ich sagen, ich möchte mir nicht. Was würde länger dauern? Dass bis jetzt einer kommt, bis ich den 10-Euro-Schein überhaupt loswerde. Ah ja, dass aber... Dass sie so lange hier stehen werden. Es kann sein, dass er vielleicht gar nicht rausgeht. Genau, das kann sein. Das ist das Teil des Experiments. Aber ich soll sagen, möchten wir lieber nicht machen. Nein? Hm. Ah, schade. Weil das halt dann so lange dauern könnte. Ja. Weiter. Ich würde sie auch nicht stören. Gut. Ist jetzt auch nichts gegen sie hat, soll ich Ihnen auch sagen. Ja. Allgemein. Aber dann muss ich das leider woanders kaufen, weil das ist der Anfang von meinem Experiment. Ja, das ist kein Problem, selbstverständlich. Okay. Danke, tschüss. Ja. Folge dem Schein von Philine Fehlhagen, Musik Gregor Schwellenbach. Es ist schwierig, den Alltag zu durchbrechen, meinen und den der anderen, ihren bisher ungestörten Kaufvorgang zu unterwandern. Und die große Frage, wo ich beginne, wo sind die Menschen gleich? Denn ich überlasse mich ja nicht wirklich dem Zufall des Geldes, wenn ich in einem teuren Geschäft beginne, etwa bei einem Juwelier. Muss mich zwingen, nicht zu viel nachzudenken, sondern gleich weitermachen. Ich bleibe beim Notizbuch. Für Geschichten und Menschen, die ich noch nicht kenne, die der Zufall schreibt. Ist er denn echt? Der ist echt, ja. Mhm. Mhm. Gut. Und wenn ich ihn gar nicht rausgebe bis heute Abend? Dann gucken wir, wie wir es machen. Also sind Sie dann, bringen Sie das Geld heute Abend zur Bank? Das weiß ich noch nicht. Das kommt immer darauf an, was zusammenkommt. Das entscheide ich dann, wie ich Zeit habe und so. Das wäre dann mein Risiko. Das würde ich eingehen, wenn Sie das mit mir eingehen. Kein Problem. Super. Die erste Regel lautet, ich werde meine Zeit dem Zufallsprinzip des Geldes unterwerfen. Zweite Regel, ich werde dieses Prinzip so konsequent, wie es mir möglich ist, anwenden. Dritte Regel, ich werde dieses Prinzip mindestens 3 Tage anwenden. Der kleine Schreibwarenladen in einer Passage in Sülz, einem Stadtteil von Köln, gehört seit 25 Jahren mir, Klaus. 2 bis 3 Mal im Jahr gehe ich auf die Messe und finde kleine Gimmicks wie Pillen für den Weltfrieden. Wussten Sie das von Anfang an, dass Sie was machen wollen, wo Sie Ihr eigener Herr sind? Das hat sich so ergeben, ja. Ich war vorher im öffentlichen Dienst. Das war... Organisation von Entwicklungshilfemaßnahmen. Hieß damals noch Karl-Duisberg-Gesellschaft. Aha, okay. Auch spannend. Mhm. Was ganz anderes. Ja. Ganz anders, ja. Wurde dann aber auch zunehmend bürokratisch. Ah ja. Aber Sie sind dann nicht ins Ausland, Sie waren vor Ort? Ich war auch schon mal in Kenia dienstlich und so. Ja. Ah ja. Ah ja, das ist ja wirklich das Gegenteil. Ja. Ja, ja, klar. Gehen Sie ruhig ran, ja. Ich stelle mir Klaus in Kenia vor und finde es die spannendere Variante seines Lebens. Das sage ich ihm aber nicht. Er fühlt sich sichtlich wohl in seinem Laden. Adrett im karierten, kurzärmeligen Hemd, intelligent und kontrolliert. Statt in Kenia über die Finanzierung eines Wassersystems zu diskutieren, kauft er bei einem Münchner Großhändler 100 Schülerkalender und 300 Radiergummis in Papageienform. Sie haben sich auch keinen guten Tag ausgesucht, weil heute ist es ruhig, weil es geht auf Monatsende zu, das Geld ist knapp. Ach, das merken Sie das so merkt deutlich? Das merkt man, ja, ja. Dann ist das Wetter gut, dann ist Mitte der Woche. Da haben die Leute, erledigen dann montags, dienstags das, was sie am Wochenende sich ausgedacht haben und überlegt haben. Also gut, das sind so Erfahrungswerte, die man hat. Eine Bekannte von mir, die in der Entwicklungshilfe arbeitet, erzählte mir mal, dass sie in einem nordafrikanischen Land eine einzelne markierte Ziege verfolgt hat. Gemeinsam mit ihrem Team, um den Ziegenhandel in diesem Land zu verstehen, der sehr undurchsichtig war, mit diversen Zwischenhändlern. Ich stelle mir eine Ziege in Klaus' Laden vor. Eine Ziege, die ich verfolge. Ja, möchten Sie einmal? In verschiedenen Größen? Ja, guck mal, was wir da haben. Kleber für Serviettentechnik, möchte die Dame. Habe ich noch nie gehört. Serviettentechnik. Vielleicht ist sie's. Die nächste, dann kann ich sie fragen. Ich kaufe in Klaus Papeterie Serviettenkleber und 20 Blankokarten in einem Perlmuttton. 16,64 Euro muss ich zahlen. Ich habe nur einen 50er und 4 Cent. Klaus gibt mir 33,40 Euro raus. Einen 20-Euro-Schein, einen 10-Euro-Schein und Münzen. Eine Frau spricht mich an. Sie möchte mich und den Zehner begleiten. Vielen Dank für den Aufenthalt. Wir haben jetzt die Begleitung, dann kann es gut weitergehen. Ja. Tschüss. Ich habe mir Pappkarten geholt, also die sind schon fix und fertig, die muss man nur knicken. Und auf diese Karten kann man also was Schönes zum Verzieren drauf machen. Also aus einer Serviette, die muss man, wenn die drei- oder vierlagig ist, die oberste Lage runternehmen. Und dann gibt es einen speziellen Serviettenkleber, den klebt man dann über diese Serviette drüber. Und dann gibt das so einen schönen Glanz und das verziert halt entweder Karten oder Gläser oder Tontöpfe, so was sie da halt verzieren möchten. Ah. Das nennt sich Serviettentechnik. Aha, das habe ich noch nie gehört. Ja. Und machen Sie Einladungen? Genau. Und wofür? Zum Geburtstag. Zu Ihrem? Genau. Ah ja. Richtig. Ja. Wann ist der? Ist im November erst, aber ich wollte halt schon mal ein bisschen rumgucken nach einem schönen Motiv. Es sind noch 6 Monate und 21 Tage bis zu meinem Geburtstag. Maria kauft Waren im Wert von insgesamt 3,78 Euro. Ihre Edeka-Filiale wird heute einen Umsatz von 12.083 Euro machen. Mittwoch, 15.55 Uhr. Der markierte Zehner befindet sich in Kasse 3. Entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz was fragen? Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Ja, was? Sie haben gerade einen Zehner zurückbekommen und da ist so eine Krone drauf. Ja. Weil ich den markiert habe und ich verfolge diesen 10-Euro-Schein. Und jetzt würde ich Sie fragen, ob Sie noch was ausgeben heute oder jetzt. Jetzt wird er direkt ausgegeben. Das weiß ich noch nicht. Mal sehen, was ich bezahlen muss. Warum? Naja, weil ich dann entweder hier in der Bäckerei bleibe oder Sie begleite, wenn Sie das erlauben. Ja, ich gehe aber jetzt nach Hause. Ah ja, da kann ich nicht mitkommen. Eben. Aber da könnten Sie mir sagen, wann Sie ihn wieder ausgeben. Oh, das ist schwer. Das kann heute Abend noch sein, wenn ich am Flughafen bin. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ach, Sie fahren noch zum Flughafen? Ich fahre nachher noch nach Düsseldorf. Das kostet ja Geld. Ne? Ja, aber das kann ich ja zahlen. Muss ich mal gucken, dass ich ihn nicht ausgebe. Und ich bin jeden Tag hier in der Siedlung. Wo ist denn die Markierung da, will ich sehen? Das da. Das da, genau. Sehen die anderen nicht so aus? Nee. Das will ich auch sehen. Nee, die anderen haben keine Krone. Aha. Hat die haben sie selbst draufgestempelt? Die habe ich draufgestempelt, ja. Und bringt das denn was? Ja. Ich würde sie jetzt nur noch mit nach Hause begleiten. Ich komme nicht mit hoch, aber nur, das ist so, sind meine Spielregeln, ja, dass ich weiß, wo er ist. Aber ich gehe auch gleich noch was trinken. Also ja. Machen Sie mir ein halbes Roggensteiger geschnitten. Ja. Und Sie holen Verwandtschaft ab? Nee, mein Mann und meinen Enkel, ja. Ah ja. Mein Name ist Wilma. Ich wohne seit 30 Jahren in diesem Viertel. Ich bin 1,57 groß, sehr schlank. Ich habe kurze Haare und trage kleine Goldohrstecker. Seit einer schiefgelaufenen Intubation ist meine Stimme so. Ich möchte ein anderes, ich möchte das nicht. Ich bin, ich hab's nicht angefasst, ich hab's so gemacht. Ja, und das darf ich nicht. Ja, hier, wo ist Ihre Kollegin? Wo ist sie her? Ich will das nicht. Dann will ich mein Geld wieder. Ja. Ich war nicht mit meinen Händen dabei und ich will das nicht, möchte ein neues. Sonst rufe ich in Ihre Firma an. Können Sie machen, was Sie wollen. Im Schnitt geht ein 10-Euro-Schein im Laufe seiner Lebensdauer durch 1825 Hände. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung versuche ich, ob es doch irgendeine Möglichkeit gibt, mit nach Düsseldorf zu fahren. Ich will mit zum Flughafen und etwas erleben. Sie bleibt skeptisch und ich bin schließlich froh, dass ich sie bis zu ihrem Haus begleiten darf. So, hier bin ich erst zu Hus. Ah ja. Gut, dann. Ich bedanke mich. Und ja. Wie gesagt. Und dann würden Sie. Sie sehen mich morgen bestimmt in der Siedlung. Aber dann würden Sie ihn bis dahin nicht ausgeben. Ich gebe ihn nicht aus, versprochen. Ja? Aber finde ich Sie dann oder würden Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Mache ich eigentlich nicht gerne. Ne? Nein? Nee. Also Sie finden mich zu, wirklich, 99,9%. Ich bin draußen, ich muss raus. Okay, aber weil ich kann ja nicht den ganzen Tag im Viertel. Sollen wir ja, ungefähr okay, eine Zeit ausmachen? Ja, pass auf, ich gebe dir meine Nummer. Also das ist wirklich nichts Unseriöses. Nein. Und darf ich Ihren Namen auch erfahren? Nee, aber nicht. Okay. Dann rufe ich Sie vielleicht so... Ich melde mich sowieso mit Hallo. Okay. Und was sagst du denn? Ich heiße Philine. Philine heiße ich. Philine. Ich bin denn die Wilma, wenn du so den Vornamen kannst du wissen. Ja, Vornamen ist gut. Sonst... Okay. Wilma, und dann rufe ich so mittags an. Ja. Und dann weißt du vielleicht, wissen Sie ungefähr... Kannst ruhig du sagen. Ja. Das machen andere auch. Okay. Dann rufe ich morgen an. Alles klar. Vielen Dank. Okay, Philine. Alles tschüss. Gute, ne? Ciao. Ja. Gute Machen. Ja, tschüss. Es ist Donnerstag, 13.20 Uhr. Der Schein ist seit gestern in Wilmas Wohnung in der Manderscheider Straße 22a. Ich weiß, wo der Zehner ist und kann an etwas anderes denken. Trotzdem bleibt unterschwellig die Frage, ob ich ihn wirklich wiedersehe, wie weit die Verbindlichkeit hält und den ganzen Vormittag das Gefühl, noch eine wichtige Aufgabe zu haben. Wie ein Schauspieler, der weiß, dass er abends noch eine Vorstellung zu spielen hat. Ja, hallo, hier ist Philine Fellhagen vom gestern, vom Geldschein. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich dachte, ich wäre meine Bekannte, darum sage ich Ihnen es. Ich bin jetzt zu Hause und wollte mal hören, wie es bei dir aussieht, wann du rausgehst. Wir können das auch ruhig im Haltung auf dem Spielplatz machen, gehe ich mit Ihnen da jetzt hin. Alles klar. Also sagen wir 16:30 Spielplatz. 16:30 Spielplatz. Super. Ja, danke. Bis gleich. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Donnerstag, 16.34 Uhr. Der Schein befindet sich auf dem Manderscheider Platz in Wilmas Portemonnaie. Aber das macht er jetzt so, als ob er, ich meine, dafür, dass er gestern noch in Dubai war, ja, spielt ja. Er jetzt hier, als ob er hier immer spielt. Ne? Ja, er kennt sich ja, er kennt das ja hier alles. Kennt das? Ja, ja. Er ist ja viel hier. Er ist viel hier, viel da, also immer so, sag mal, halbe, ne? Ach, echt so viel, okay. Ja, ja. Ein 10-Euro-Schein wird circa nach 2 Jahren aus dem Geldverkehr gezogen wenn eine Bank ihn zu fassen bekommt. Achso, und dann hat ihre Tochter da hingeheiratet quasi. Oder nee, die war erst da wegen dem Job. Und dann die war mit dem Job da, sie geheiratet haben die nicht. Ah ja. Sie ist noch alleinerziehend. Ne? Das ist ja doch sehr, sehr schwierig. Ne? Aber die leben ja alle im Familienverbund dort. Und das ist, und die Frauen leben getrennt von den Männern und so. Und das ist also nicht so einfach. Und der Mann oder Lebensgefährte ihrer Tochter lebt dann nicht in dem Haushalt mit? Nein, er lebt in einer Familie. Ja, das ist alles nicht so... Es war ein Mann, der hatte 3 Söhne. Davon hieß der Jüngste der Dummling. Der ist quasi alleine, ne? Aber die sind noch zusammen. Waren nie zusammen. Ach so. Aber der Vater kennt aber seinen Sohn? Weiß ich nicht. Naja. Ist nicht so wie in Deutschland. Ich hole ihm mal eine Zeitung. Ja, lass mich stehen. Oder hier. Komm mit rein, Oma. Ja, du probierst doch, Schatzi, rein. Komm. Könnte ich bitte einen Express? Ja. Bitte schön. Tschö. Er ist echt. Nee, ich guck grad, was ist da drauf? Ja, das ist von mir. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Ach so. Hab ich noch nie gesehen. Nee, warum? Hat auch noch was vor, was mit Ihnen. 10. Ja, dann. So, wir hören uns. Ja, ne? Tschüss, Wilma. Ne? Ja. Mach ich. Ciao. Tschüss. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, 6 Richtige im Mittwochslotto zu haben, steht 1 zu 15.537.573. Der wieder ausgegeben wird, beziehungsweise als Wechselgeld wieder rausgeht. Oh, das könnte dauern. Wie lange haben Sie denn auf? Bis 6:30. Ja gut, dann warte ich jetzt noch denn mal ein bisschen. Es ist ja, ich sage Ihnen so, wie es ist, wenn ich heute Abend ein Wechselgeld festmache, dann ist es nicht gesagt, dass der im Wechselgeld landet und morgen früh wieder her ist. Dann kann das sein, dass ich den im Tresor habe. Sagte der Dummling, Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen. Antwortete der Vater, deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Du verstehst nichts davon. Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte, geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, Sie wollen es mir doch nicht antun, dass Sie den ganzen Tag hier warten, bis der Zehner weg ist. Ja, wenn das zu schlimm für Sie ist, dann nicht. Ja, schlimm nicht. Ich gebe Ihnen den Stuhl, können Sie in der Ecke sitzen. Ja, genau, ist kein Problem für mich. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was Sie vorhaben, das kann passieren, dass der bis Samstag hier bleibt. Und geht dann zur Bank, und dann ist er Montag zur Bank. Und wir wollen Sie ihn dann noch weiter verfolgen. Das geht nicht. Nee, bei der Bank... Dann müssten Sie Montag den ganzen Tag auf der Bank sein, um zu warten, bis ich ihr Geld wegbringe. Und wenn er auf der Bank ist, dann ist er für Sie weg. Dann können Sie ihn nie mehr sehen. Der geht dann in den Tresor von der Bank und dann ist er weg. Soll ich ihn denn für Sie zum Wechselgeld tun? Ja, sehen Sie das aus. Sie wollen nicht den Zufall walten lassen. Die Wahrscheinlichkeit, im Mittwochslotto 6 Richtige und die Superzahl zu haben, steht 1 zu 139.838.160. Es ist Donnerstag. Das ist nun mal der Lauf der Zeit. Und ich betreibe es als Hobby noch. Ich habe meine Rente durch. Und als... damit man noch was zu tun hat, ne? Vor Jahren war das noch schön, heute ist es nicht mehr schön, war ich ganz ehrlich. Und warum lassen Sie es nicht? Ja, was soll ich dann? Soll ich mich zu Hause hinsetzen und Fernsehen gucken? Der Schein liegt zuoberst in der Kasse eines Lottogeschäfts in der Bärenrather Straße. Ich war jetzt der 3. Lottospieler in 20 Minuten. Es ist kurz vor 6:30. So, Ihr Zehner ist noch hier. Ich muss Sie jetzt rauswerfen. Ja. Hm. Sonst muss ich Überstunden machen und ich kriege nicht bezahlt. Ja gut. Dann Sie zählen jetzt Ihr Geld und... Wir sehen uns morgen früh. Ja. Wenn Sie wollen. Genau, 7:00. Kommen Sie vorbei. Ja. Dann sehen wir mal zu, wenn wir das Ding an den Mann kriegen. Okay. Also gut, dann einen schönen Feierabend, ne? Danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Als der Dummling in den Wald kam, begegnete ihm das alte, graue Männchen, grüßte ihn und sprach: Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig. So, jetzt bin ich am Lottogeschäft angekommen und gehe da jetzt rein. Die Aufsteller sind schon da. Morgen. Morgen. Morgen. Ich bin mit dem Herrn verabredet. Herbert? Guten Morgen, da bin ich. Ach, haben Sie mich schon vergessen? Guten Morgen. Morgen. Ich habe mir gar nicht gedacht. Nein? Nein. Nein, ich habe mein Wort gehalten. Da setzten sie sich und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war es ein feiner Eierkuchen und das saure Bier war ein guter Wein. Ich blicke da immer noch nicht durch. Was ist denn, wenn sich jetzt einen erwischen, der in der Kantine, der zur Arbeit geht, geht in der Kantine, holt sich eine Tasse Kaffee, dann ist er weg, ne? Oder? Nein, dann bin ich in der Kantine, so wie, also bei Ihnen ist er ja jetzt auch nicht weg, also Gott sei Dank, ne? Er wäre ja fast im Tresor gelandet. Haben Sie ihn noch gesehen gestern? Wen? Den Schein? Ja, natürlich, ich habe ihn ja hier in der Kasse liegen. Gut. Ich habe ihm doch gesagt, ich lege ihn in der Kasse. Nun aßen und tranken sie und danach sprach das Männlein: Weil du ein gutes Herz hast und von dem Deinigen gerne mitteilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab. So wirst du in den Wurzeln etwas finden. Wäre am besten morgen früh gekommen, hätte mir Fahrtvoll geblieben ist. Dann wäre ich ja unbefangen gewesen. Ich hätte nicht gewusst, was damit los ist. Ja, aber dann hätten sie es vielleicht nicht mitgekriegt. Wissen Sie? Dann wüsste ich ja nicht, wo er ist. Dann wäre er verloren gegangen. Ja, war das letzte hier. Wer hat das letzte Mal gewesen? Ja, aber ich darf ihn ja nicht verlieren. Ach so, Sie dürfen ihn nicht verlieren. Ja. Sie sind aber nicht zu beneiden an den Job. Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe den Sinn Ihrer Arbeit nicht. Und Sie meinen nicht. Sie versteht nicht, warum ich nach der Rente, nachdem ich 40 Jahre beim Kaufhof gearbeitet habe, in der Teppichabteilung und an einem Mittwoch meinen letzten Arbeitstag hatte, warum ich am nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufgestanden bin und mit in den Lottoladen meiner Frau gegangen bin und dort weiterarbeite. Warum er keinen einzigen Tag Pause gemacht hat. Wir sitzen nun zu viert stumm in dem Laden und warten auf Kundschaft. Ich, meine Frau, Judy, der Hund meiner Tochter und die Frau, die auf den Schein wartet. Judy hat sich neben die fremde Frau platziert und will gestreichelt werden. Ich streichele sie. Es ist Ödnis. In meinem Kopf, in Herberts und Christas Laden, in ihren Gesichtern. Es kommt niemand. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um. Und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn von reinem Gold. Jetzt plötzlich ein kleiner Ansturm. Ein Schwung Menschen betritt den Laden. Frauen, es kommt Bewegung in uns. Christa an die eine Kasse, Herbert an die andere. Ich mache mich auch bereit. Spüre, dass es gleich losgeht. Da ist er. Ja. Jetzt muss ich sie da machen. Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Ich habe keine Zeit, Dr. Sternin. Ich hab den 10-Euro-Schein, den Sie da haben. Ja. Den 10-Euro-Schein, den habe ich markiert. Ich verstehe nicht. Und ich verfolge den Euro-Schein. Darf ich Sie kurz begleiten zum Arzt? Ja. Ja, ich erkläre es Ihnen. Wir weiter hier. Ja, dann komme ich kurz mit. Ich erkläre es Ihnen. Aber verstehe nicht, ich ein bisschen verstehe. Ich versuche es Ihnen zu erklären. Sie holt eine Streifenfahrkarte raus, die sie bei Herbert gekauft hat. Vielleicht denkt sie, ich wolle kontrollieren, was sie gekauft hat. Wir biegen direkt rechts in die nächste Einfahrt, die zu einem größeren Innenhof mit Bäumen führt. In einem der Hinterhäuser befindet sich der Arzt. Auf dem Schild sehe ich, dass es eine Frauenärztin ist, mit türkischem Vornamen. Wir gehen ins Haus in den ersten Stock. Vor der Tür steht eine andere türkische Frau. Können Sie das erklären? Onlar ist onların Çaylacı röportaj yaptıklarında. Evet ama das nicht so gut Deutsch. Das nicht sprechen. Das nicht röportaj machen. Das macht nichts. Yapman gerekmiyormuş. Aber haben Sie erklärt, dass ich eine Reportage über den Geldschein mache? Röportaj yapıldığında size onları vereceklermiş ama... Ama siz tabii bunlarla uğraşacağım. Ich bin schade. Thank you. Mist, ich habe einfach keinen Anspruch auf meinen Zehner. Er gehört mir nicht mehr. Ich habe ihn verloren. Also nochmal. Es war ein Mann, der hatte 3 Söhne. Davon hieß der Jüngste der Dummling. Samstag, 12.30 Uhr, Innenstadt. Ein neuer Zehner wird gestartet. Ich bin gerade eben an einem Bastelbedarfladen vorbeigekommen. Und da hat es bei mir sofort gezuckt und ich dachte, das ist gut. Menschen, die am Wochenende was basteln wollen, die sind vielleicht aufgeschlossen. Als Tauschwert bezeichnet man das Verhältnis, in dem 2 Waren auf Märkten gegeneinander ausgetauscht werden. Ein Paar Schuhe hat zum Beispiel einen Tauschwert von 20 Broten, wenn sie gegen 20 Brote eingetauscht werden können. Was diese Waren vergleichbar macht, ist die in ihnen enthaltene Arbeit. Ja, es ist so grundsätzlich vor Feiertagen, ja, samstags okay, ja, es ist ein bisschen mehr wie die Woche. Ah ja, vor Ostern, vor Konfirmation, die sind aber jetzt schon gekauft, die Sachen, ne? Die müssen ja noch bearbeitet. Muttertag. Geld erleichtert durch seine allgemeine Anerkennung als Zahlungsmittel und durch seine beliebige Teilbarkeit das Tauschen erheblich. Ist er denn überhaupt noch was wert? Das ist er ja. Nur wenn er eingerissen ist oder zerrissen ist, dann... Das darf man ja kleben. Ja. Ja, dann machen wir mit dem Schein. Ja. Sie können gerne mitgehen. Also. Gehen wir direkt zur Kasse, oder gehen wir noch einen Kaffee trinken? Wir können noch einen Kaffee trinken. Können Sie einen mittrinken? Okay. Super. Für 2 Cappuccino und einen entkoffeinierten Cappuccino hat Herr K. 12 Minuten im Versicherungswesen gearbeitet. Zum Beispiel gab es auch so Sachen, wo dann die Person erst am nächsten Tag wieder das Geld ausgegeben hat. Und dann haben sie mit übernachtet. Ja. Und haben sie also das wäre natürlich das Tollste, wenn ich jetzt... Ja, dann haben sie um 19 Uhr einen netten Menschen und einen netten Mann ausschauen und gucken, wenn sie wollten. Ja, da hat mein Freund wahrscheinlich was dagegen. Vermutlich, ja. Nein, aber... Ihr könnt doch mitgehen. Der Dummling nahm die Gans mit sich und ging in ein Wirtshaus. Da wollte er übernachten. Samstag, 14.05 Uhr. Der Schein befindet sich im Portemonnaie eines Rentners in der Innenstadt von Köln. Ach, dürfte ich noch einen Kontakt von Ihnen haben, falls ich Sie noch mal anrufe? Nee, an sich nicht. Nee? Wollen Sie nicht? Nee. Was wollen Sie nicht? Den Kontakt? Den Kontakt. Nein? Nee, wir sind jetzt wieder weg. Und ich bin in einem Beruf, habe ich gearbeitet, wo sehr viel mit... dann wird eingebrochen und das weiß ach ich. Ach so, nein, um Gottes Willen. Ja, außerdem waren sie schon 2-mal da. Bei uns. Ach so, nein, ich wollte. Die Älteste der Wirtstöchter dachte, es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann. Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel. Aber Finger und Hand blieben ihr daran festhängen. Ludmilla hat mir eine Theaterkarte zum Geburtstag geschenkt, die Physiker. Ich bin selbst Physiker, Astrophysik. Seit 15.32 Uhr begleitet uns eine ca. 35-jährige Frau. Im Café am Neumarkt hat sie uns angesprochen und wir haben sie mitgenommen. Ins Theater und jetzt nach Hause. 19.15 Uhr. Der Schein befindet sich im Regionalzug von Köln nach Bonn. Du hast jetzt hier zwar dein Universum, das dehnt sich meinetwegen aus und es ist meinetwegen endlich, aber wo sitzt denn eigentlich dieses Universum drin? Was ist denn drumherum? Weiß man ja nicht, wir sitzen ja drin, wir können es nicht ausfinden. Und ob da irgendwas außenrum ist und wie es dann aussieht, das kannst du nie rausfinden. Das Weltbruttoinlandsprodukt lag im Jahr 2009 bei etwa 57.900 Milliarden US-Dollar. Also das gesamte erwirtschaftete Einkommen von rund 6,9 Milliarden Menschen. Das entspricht einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von 8.391 US-Dollar. Bald danach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie festhängen. Und hast du ein Knöllchen? Nein. Du packst ja auch richtig. Die beiden sind 25 und schon weit in ihrer Lebensplanung. Sie wissen, was sie werden wollen, sind es schon so gut wie, und wissen, mit wem sie ihr Leben verbringen wollen. Hattet ihr schon Pläne? Nö. Eigentlich mehr so nichts machen, war der Plan. So beziehungsweise für die Hochzeit planen. Ja, so ein bisschen Gedanken machen. So zur Hochzeit vielleicht mal was recherchieren. Vielleicht Karten basteln. Wir haben beschlossen, weil wir beide so ein bisschen kreativ sind, dass wir die Einladungskarten selbst basteln. Endlich kam auch die Dritte in gleicher Absicht. Da schrien die anderen, bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg. Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, dachte, sind die dabei, so kann ich auch dabei sein. Ich bin neugierig und auch stolz, zum ersten Mal in die Wohnung eines Scheinbesitzers zu kommen. In der Wohnung sehe ich als erstes nur Katzen und alles, was mit Katzen zu tun hat. An der Wand über dem Küchentisch Katzenfotos. Ein riesiges, mindestens 1,20 mal 1 Meter großes in der Mitte. Darauf ein verpixelter, schwarz-weißer Kater. Es war schon irgendwie wie ein Kind. Er hat für mich so ein bisschen Lebenssinn gegeben, einfach so zu sagen, okay, ich gehe arbeiten, damit er mehr Platz hat zum Wohnen. Mhm. Mein Studium schnell hinter mich bringen, damit ich noch mehr verdienen kann, damit er besseres Essen kriegt und dass ich ihn noch nicht mal beerdigen konnte. Mhm. Wirklich, das ist... Und ich weiß nicht, ich habe halt gefragt, so nach dem Motto, sie hat ja gesagt, die haben Leichnam entsorgt. Und ich sie gefragt habe, ja wie? Sagt, fragen sie lieber nicht. Wo ich mir dann halt aber auch die schlimmsten Sachen ausräume, so nach dem Motto, einfach mal in den Müll geschmissen oder so. Die Arbeiter tauschen also ihre Arbeitskraft wie eine Ware W gegen Geld G, das sie dann wiederum in Waren W tauschen, die sie zum Leben brauchen. W, G, W. War schon eine harte Zeit. Und dann habt ihr dann irgendwas Symbolisches gemacht, statt Beerdigung? Ja, wir haben den Baum gekauft. Also wir sind im Endeffekt bei Knauber hier im Bauhaus gewesen und haben uns einfach Pflanzen angeguckt und wollten dann quasi symbolisch so eine Pflanze haben. Am Schrank hängt ein Lebkuchenherz, auf dem steht, ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Ich schiele auf die Uhr daneben. Ich möchte nach Hause. Ich will eine Pause von ihrem Leben. Von dem Leben, das nicht meins ist. Nicht mein Essen, nicht meine Einrichtung, nicht meine Freunde. Ich merke, dass ich beginne zu verschwinden hinter diesen mir so fremden Leben. Ware, Geld, Ware. Dieser Kreislauf prägt die Wege durch die Stadt. Rationale Wege von der Arbeit zum Supermarkt, nach Hause und wieder zur Arbeit. Weil ich gerade nicht mein wirkliches Leben lebe, nicht meinen Wegen folge, weil ich den Spielregeln meiner Versuchsanordnung folge, verändert sich meine Wahrnehmung. Die Welt wird zur Spielwelt. In dieser kleinen Welt gibt es alles, was es in der großen gibt. Den Tod, die Hochzeit, die Arbeit, das All und die Gestaltung des Lebens und die Suche nach Sinn. Und die Langeweile. Und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb sie an ihr hängen. So mussten sie die Nacht bei der Gans zubringen. Ich persönlich bin kein Spinat-Fan. Und die waren da alle vollends begeistert von. Und haben gesagt, ich kann es nicht einschätzen, weil ich kein Spinat esse. Hier an der Kirche und ich komme mit dem schönen Kleid um die Ecke. Nee, und dann wird halt ein kurzer Segen gesprochen und dann zieht die Pfarrerin mit dem Ausbau ein. Da ist doch plötzlich, ne? Ich stehe dann hier und du kommst dann schon da. Wir singen jetzt das Lied 400. Sonntag, 10.20 Uhr. Der Schein befindet sich in der Johanneskirche Bonn-Duisdorf. Die Kollekte beträgt an diesem Sonntag 210,30 Euro. Die Kollekte geht nach Moldawien. Ich stelle mir vor, wie Marc den Zehner in den Klingelbeutel wirft. Ich würde endlich weiter wandern, andere Menschen kennenlernen. Ich fahre mit dem Geld nach Moldawien. Niemand würde mich verstehen. Welche Sprache sprechen die hier überhaupt? Nein, stopp. Ich bin nicht im Klingelbeutel gelandet. Hallo, mein Name ist Marc Hofmann. Ich bin Doktorand der Astrophysik und beschäftige mich zurzeit mit Forschung an Asteroiden und Kometen. Sonntag, 17.32 Uhr. Der Schein befindet sich im Physikhörsaal der Uni Bonn, in Marks Hosentasche. Seit über 24 Stunden ist der Schein bei ihm und seiner Verlobten. Sie wollen mich bei sich behalten, mir ihre Physikshow zeigen. Zuschauerin ihres Lebens. Zum ersten Mal denke ich daran, dem Schein nicht mehr zu folgen. Die ganze Zeit war ich darauf bedacht, ihn nicht zu verlieren und habe alles daran gesetzt, ihn begleiten zu dürfen. Habe eher gedacht, die Menschen, die ihn gerade haben, tauchen nicht mehr auf. Jetzt denke ich ans Aufgeben. Einfach den Schein in seinen natürlichen Fluss geben. Ihn seine weiteren Wege ohne mich gehen lassen. Wir müssen uns jetzt trennen. Ich will aber gar nicht. Jetzt? Ich lasse mein Bier nochmal geschehen, das ist so komisch mit dem Bier da direkt anzuhören. Entschuldigung, darf ich dich kurz ansprechen? Ansprechen, ja. Aufnehmen auch. Ja, also wenn es nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Du kannst Stopp sagen. Es hat aber was mit dem Geld zu tun. Wenn der Käufer der Ware nur die uralte Lust zum Spiel wieder auftauchen ließe, würde er die unterbrochene Kommunikation mit den anderen wiederherstellen. Und genau, die Frage ist, wann du den... Wann du den wieder ausgibst, ja. Den gebe ich morgen Abend in München aus. Ich fahre morgen nach München. Mit noch einer Freundin zusammen. Ah ja. Und einer Koreanerin, einer Künstlerin. Mhm. Was für ein? Einschützen und Neubauten. Interessant. Also ein Bier trinken wir mit Sicherheit noch, nur dann bezahlt er. Ah, das hast du jetzt bezahlt? Ihr macht jeweils eine Runde. Okay, also heute eher nicht mehr. Wenn wir noch ein drittes Bier trinken, wäre ich wieder dran. Dann stehen die Chancen nicht schlecht. Okay, das wisst ihr natürlich noch nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich arbeite im Bereich der internationalen Erwachsenenbildung. Im Speziellen versuche ich durch Bildungsprojekte das friedliche Zusammenleben verschiedener Volksgruppen zu fördern. Meine Organisation finanziert sich unter anderem durch die Weltbank. Sonntagabend, Bonn, 21.30 Uhr. Der Schein ist in einem Biergarten am Rhein bei zwei Brüdern. So, jetzt kommt der magische Augenblick. Zahlen. Ach so. Aber du zahlst. Ich muss jetzt zahlen, oder was? Wir haben es in der Hand, ob sie morgen mit nach München fährt oder nicht. Ich will nicht, dass es so aussieht, als ob wir das wollten. Sie soll entscheiden. Das kann ich nicht. Ich habe meine Zeit aufgegeben und den anderen bzw. dem Schein das Kommando übergeben. Das Fieseste wäre natürlich, wir fahren morgen los und dann tanken wir irgendwo. Ja. Guck mal, da läuft einer vorbei. Wir haben sich Kirchen, die wollen heiraten und wir haben uns Kirchen angeguckt. Wer möchte heiraten? Die alle oder was? Nein, das Pärchen, mit dem ich mit war. Ist das so? Ich bin gerade total irritiert. Ist das so, dass man sich Kirchen anguckt, wenn man da heiratet? Also, ich weiß es nicht. Wenn die katholische zum Beispiel schöner ist als die evangelische, dann konvertierst du vorher schnell noch vorher, ja. Ja, in der großen Stadt, in Bonn. Bonn, Weltstadt mit Niveau. Guckt man sich das aus unter den drei Kirchen, die es gibt. Bonn hat doch bestimmt so einen Werbespruch, oder? So ein Provinz mit Flair Bonn, oder irgend sowas. Bonn. Ja, die Kamera bewegt sich in immer größer werdenden Abständen von der Erde weg. Richtung All. Erst siehst du den Biergarten mit dem Rhein daneben und der Grünfläche, die von Wegen durchzogen ist. Dann Straßennetze, Felder, andere Städte, Ballungsgebiete werden sichtbar. Der Rhein eine blaue Schlange. Europa, Afrika taucht auf. Die Welt wie ein Globus. Dann die Nachbarplaneten auf ihren Bahnen. Merkur, Venus und Mars. Dann kommen die ganzen Gasriesen, also Jupiter, Saturn, Neptun und Uranus und sehr, sehr weit außen die Oortsche Wolke. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und bekümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm herlaufen, links und rechts, wie es ihm in die Beine kam. Warst du sicher, dass du abgeholt wirst? Nein. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe überlegt, was ich mache, wenn ihr nicht kommt. Weil ich ja weiß, wo ihr hingeht, also zu dem Konzert. ob ich dann mit dem Zug hinterher fahre. Und wer hat gewettet, dass ich komme? Ich habe gesagt, also ich war mir unsicher, ob du kommst oder nicht. Ah ja, und du? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass du kommen würdest, weil so wie du es gestern erzählt hast, es wäre unlogisch, auf die Art und Weise das Projekt zu beenden, meiner Meinung nach. Ja. Also. Das ist richtig. Ah. Also wenn, dann würde ich das nicht beenden, sondern Wenn wir es beendet, wir haben heute Morgen drüber gesprochen. Genau. Wenn wir nicht gekommen wären, dann wäre es wahrscheinlich beendet gewesen, weil der Geldschein ja weg gewesen wäre. Genau, also wenn ich. Der ist auch okay gewesen. Hättest du jetzt nicht nach München fahren müssen. Ja. Hättest du sogar auch dankbar sein können. Montag, 9.14 Uhr. Der Schein befindet sich in einem roten Golf-Kombi. Kennzeichen BNKI 8772. Am rechten hinteren Seitenfenster klebt von innen ein ausgedruckter DIN A4-Zettel. Matthias will sein Auto für 1.200 Euro verkaufen. Wie lange wird es dauern? Mein Freund hat versucht, mich zu erreichen. Er ist sauer, weil ich mich nicht gemeldet habe. Er hat sich Sorgen gemacht. Ich merke, dass sich mein Privatleben in den letzten Tagen immer mehr reduziert hat und ich nur noch diesen fremden Spuren folge. Der rote Golf hat sich bereits 250 Kilometer von Bonn entfernt. Zwei große Kaffeecreme. Okay. So 9,90 Euro, bitte. Wir sind zu nett, um sie an der Raststätte abzusetzen. Sicherlich gibt es Menschen, bei denen sie sich nicht so sicher hätte sein können. Aber es scheint so, als sei sie in eine Geldbahn geraten, die von guten Menschen frequentiert wird. Wir lassen sie auf jeden Fall nicht auf der ersten und einzigen Feng Shui-Raststätte Deutschlands. Sie kocht gerne? Ich kann gar nicht kochen. Nein? Nee, es ist eine Katastrophe. Sie kann auch nicht mal Würstchen machen. Ja. Ich habe jetzt 9 Jahre lang jeden Tag gekocht. Aha. Okay. Sie hat einmal gekocht und da hat sie 3 Würstchen warm gemacht für Vegetarier und die haben alle 3 geplatzt. In 120 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Das Ziel liegt. Der rote Golf-Kombi ist bei seiner Ankunft in München 8,50 Euro weniger wert als bei Fahrtbeginn. Siehst du schon? Ja, man kann von der Brücke, sieht man die richtig gut, aber man kann hier auch vom Schatten aus gucken. Und hier fängt halt der Englische Garten an, der geht dann ewig in den Norden raus. Und gibt es irgendwo einen Kaffee? Ja, bestimmt. Also da gibt es den Biergarten. Das ist nice. Vielleicht lustiger als in der Cafeteria. Okay. Ja? Okay, ja, wie ihr wollt. Nehme ich auch eins. Ja. Ich nehme Joghurt. Gibst du ein Eis aus? Ich gebe ein Eis aus, ja. Ich habe den Eindruck, Matthias will mich jetzt schnell loswerden. Das verletzt mich, obwohl ich weiß, dass ich diejenige bin, die die Intimsphäre verletzt hat, die den Menschen zu nahe tritt, beim sonst so ungestörten Zahlvorgang. Waffel. Der markierte Schein befindet sich in der Kasse eines kleinen Eiswagens im Englischen Garten in München. Ich will nicht, dass sie gehen. Ich langweile mich hier alle. Leider keine Sätze. Kein Problem. Aber jetzt haben Sie eine Verfolgerin. Ja, jetzt. 45 und noch Eis. Und jetzt stehen Sie schon die ganze Zeit hier im Eisstand? Ja, noch nicht lange, erst ganz kurz. So seit 10 Minuten. 10 Minuten erst, genau. Ja, schade. Also, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Und dabei ist es schade, dass Sie jetzt gehen. Ja, aber ich finde es auch schade, aber so geht's. Also Sie können noch ein bisschen hierbleiben und wir sind nur eine Stunde am Spielplatz drüben und dann kommen Sie nachher rüber. Nein, ich muss jetzt... Danke. Tschüss. Anton. Na, jetzt gehen wir zum Vogelnest-Spielplatz. Ja. Komische Frau ist das, oder? Läuft dem 10-Euro-Schein hinterher. Und jetzt ist sie eben gerade bei uns. Aber ich gehe jetzt noch in die Metzgerei rüber und kaufe da was. Und dann zahle ich wahrscheinlich mit dem Schein. Und mich schnell wieder los. Dann sind wir wieder los. Der Mann trägt ein blau-schwarzes Fahrradtrikot und einen Helm. Ich empfinde alles als sehr irreal. Es ist zu hell und ich frage mich, wie ich hierher gekommen bin. Jeder Mensch auf der Welt ist durchschnittlich nur 6 Menschen von jedem anderen x-beliebigen Menschen auf der Welt entfernt. Man nennt diese Theorie das kleine Weltphänomen. Genau da, was haben Albert und Leontine gezeigt, wo die hingehen? Weiter. Weißt du, wo Albert hin ist? Seine Kinder sind irritiert von mir. Sie verstehen nicht, was die Frau auf einmal bei ihnen macht. Gibt es die mit dem Eis dazu? Ich muss noch in die Metzgerei rübergehen. Eigentlich fahren, bleibt ihr mal da? Ich will nicht, dass die fremde Frau mit meinem Vater weggeht. Schämt euch, ihr garstigen Mädchen. Was lauft ihr dem jungen Bursch durchs Feld nach? Schickt sich das? Damit fasste der Pfarrer die Jüngste an die Hand und wollte sie zurückziehen. Wie er sie aber anrührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinterdrein laufen. Ich bin ihm nur hinterhergegangen, weil er rausgegangen ist. Der Mann nimmt seine Kinder mit. Alle zusammen gehen wir zur Metzgerei. Wie eine richtige Familie. Nur, dass die Mutter ein Mikro in der Hand hält und das Leben aufnimmt. Ja, perfekt. Passt, ja. Und ein paar Wiener. So, und das war es dann schon. Papa lässt die Frau mit dem Geld in der Metzgerei. Jetzt muss er nichts mehr kaufen. Jetzt, bis der jetzt wieder rausgeht, ist weg. Den kann ich gleich wieder weggeben. Das ist kein Problem. Okay. Super. 6, 6, 6. Wie kann Person X in Bonn die ihm unbekannte Person Y in Jerewan erreichen? Person X überlegt. Wen kennt er, der schon mal in Armenien war oder in der Nähe? Er kennt jemanden in Georgien. Er ruft Z in Tiflis an. Z wiederum kennt jemanden in einem Grenzdorf zu Armenien. Und so weiter und so fort. Ah ja. Ja, wenn er jetzt rausgeht, nicht, weil es mir pressiert. Nicht best gemeint. Tschüss. Tschüss. Hier diesen gekochten Schinken. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen und waren hier nun Siebene, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Kriege ich jetzt 5 Euro? Ja, ich glaube ja. Geben Sie nicht. Ja, sonst bleibe ich ja hier. Er kam darauf in eine Stadt, da herrschte ein König. Der hatte eine Tochter, die war so ernster, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Es ist wahrscheinlicher, dass ich den indischen Taxifahrer Arjun aus Delhi über 6 Menschen kenne, als im Lotto 6 Richtige zu haben. Was ist denn ein Brot? Leberkäsebrot, nicht so? Ja, gerne. Oder? Ja, super. Jetzt bin ich so in Bayern willkommen, ja. Darum hatte er ein Gesetz gegeben. Wer sie könnte zum Lachen bringen, der sollte sie heiraten. Und als diese die 7 Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Montag, 18.20 Uhr. Der Zehner ist im Rucksack von Laura. Laura steht vor der Metzgerei Glas. Die Dauer meines Experiments war auf 3 Tage angelegt. Vor 4 Stunden habe ich diese Zeitgrenze überschritten. Geben Sie heute noch Geld aus? Nee, heute gebe ich kein Geld mehr aus. Aber ja, ich fahre jetzt wahrscheinlich noch kurz in die Arbeit und dann nach Hause und morgen das Gleiche. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich morgen Geld ausgeben werde. Aber um Sie jetzt nicht ewig hier in München zu... Ja, aber das ist dann so... Ach so, Sie meinen, gibt es einen Tag, wo Sie gar kein Geld ausgeben? Ja, klar. Ja, ja, ja? Schon. Das ist bei mir ganz selten, aber ist ja gut. Wo übernachten Sie denn heute? Ich weiß es noch nicht genau. Aber ja, ja, also ich finde schon was. ja, oder sollen wir es so machen, dass Sie mich vielleicht anrufen, wenn Sie den wieder ausgeben? Wissen Sie, was gut, ich meine? Dann gebe ich immer meine Nummer. Ja? Ja, dann genau. Dann schreibe ich Ihnen das mal auf. Super. Ja, ich weiß, wo der Zehner ist. Der ist bei Ihnen und ich kann Sie erreichen. Ja, können uns auch duzen. Ja, so gerne. Schmarrn. Okay, dann rufe ich dich an, ja? Ja, cool. Okay, super. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Ich habe gerade eben ein bayerisches Leberkässemmel, sondern ein bayerisches Leberkäsebrot bekommen. Das war sehr nett. So, jetzt mache ich mal aus. Die plötzliche Freiheit lähmt mich. Mein eigenes Leben mit seinen Entscheidungen überfordert mich. Ich bin allein und in München und weiß nicht, wohin mit mir. Meine Aufgabe ist weg oder vorübergehend stillgelegt. Ich gehe zurück in den englischen Garten und setze mich auf die Wiese. Es ist unglaublich heiß. Ich muss in den Schatten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich in München bleiben, bis Laura mich anruft? Oder zurück nach Köln und telefonisch erfahren, wo der Schein gelandet ist? Ich gehe langsam durch den englischen Garten Richtung U-Bahn-Haltestelle Universität. Ich weiß immer noch nicht, ob ich bleibe oder fahre. Die Straßen kommen mir wie Kulissen vor, alles aus Pappe. Auf einmal ist mir der Grund abhanden gekommen, warum ich nach München gefahren bin. Und damit kommt mir auch München abhanden. Ich hätte beim Schein bleiben sollen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich mein Bei-ihm-Sein nicht mehr verteidigt habe. Aber ich habe eigentlich keine Zeit mehr, den Schein weiter zu verfolgen. Ich kann ja nicht mein Leben lang diesen Schein verfolgen. Ich nehme den letzten Zug. Also, sehr, sehr weit außen ist die Ortsche Wolke, aber die ist noch nicht eingehend erforscht. Die Erkenntnisse sind noch relativ hypothetisch, da es sehr schwierig ist, die Asteroiden darin nachzuweisen, weil die so unglaublich weit außen sind. Die Wolke ist schon fast auf halbem Wege nach Proxima Centauri, unserem nächsten Nachbarstern. Das Gefühl, dass alles nicht echt ist, nimmt im Zug noch weiter zu. Vielleicht, weil es so absurd ist, dass ich heute erst 6 Stunden mit dem Auto hierher gefahren bin. Die Strecke löst sich auf. Es ist, als enthülle man die Welt, wenn man ihre Rituale und Gewohnheiten hinterfragt, ad absurdum führt. Wie wenn man ein Wort immer wieder sagt, so oft, bis es sich auflöst. Eine indische Familie sitzt im Zug schräg hinter mir. Ich möchte sie begleiten, auch ohne Schein. Als könne ich mit all den Menschen, die hier im Zug sitzen, einfach mitgehen. Mich ihnen anschließen. Ihre Leben mitleben. Ich kann nicht aufhören. Ja, hallo Laura, hier ist Feline nochmal, auf der Suche nach dem Geldschein. Ich wollte fragen, ob du den mittlerweile ausgegeben hast. Das ist ja jetzt Freitag und es war am Montag, dass wir uns gesehen haben, ja. Wenn du den ausgegeben hast, hast du ja gesagt, dann meldest du dich. Ja, ich dachte, vielleicht hast du es vergessen oder so, deswegen frage ich nochmal nach. Dann wäre es nett, wenn du mich nochmal anrufen könntest. Okay, vielen Dank. Tschüss. Folge dem Schein von Feline Fellhagen mit Klaus Vogt, Maria Ulrich Felgenträger, Wilma Nilsen, Herbert Schöntgen, Marc Hoffmann, Ludmilla Peters, Matthias und Andreas Klingenberg, Laura Thiemann und vielen anderen. Technische Realisation Tim Sander. Musik Gregor Schwellenbach, Regieassistenz Leonie Kiefer, Regie Feline Fellhagen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Dramaturgie und Redaktion Isabel Blatthaus. Ich hab's nur geschafft, bevor ich... Ein Hörspiel über Geld und die Geschichten, die sich hinter den Zahlen verbergen, war das von und mit Feline Fehlhagen. Die Produktion steht für Sie auch noch zum kostenlosen Download bereit im WDR-Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de. Ich bin Christian Möller, sage Dankeschön fürs Zuhören, machen Sie es gut, tschüss!